1. Man soll kein falschen Gerücht verbreiten und sich nicht mit jemandem verbunden, der ein ungerecht sach vertritt, im Deutsch falsch Eugenossigen das Recht zu bügen. 2. Man soll sich nicht der Mehrheit anschließen, unrecht zu tun, noch soll man in einem Rechtsstreit der Meinung der Mehrheit folgen, wenn dies dazu führt, das Recht zu verdrehen. 3. Auch soll man in einem Rechtsstreit nicht die Partei einer angesehenen in Person bevisugen. 4. Wenn man den Ochsen oder Esel seines Feindes verirrt findet, ist man verpflichtet, das Tier seinem Besitzer zurückzubringen. 5. Sieht man, dass der Esel des Feindes unter seiner Last zusammengebrochen ist, soll man nicht ihn fasch weitergehen, sondern ihm helfen, das Tier zu befreien. 6. Man soll das Recht einsamen in einem Rechtsstreit nicht verdrehen oder im Vorrent halten. 7. Man soll sich von jeder Form der Lüge fernhalten und niemals dazu beitragen, einen unschuldigen oder jemanden mit einer gerechten Sache zu verurteilen, den Gott wird keinen Schuldigen ungestraft lassen. 8. Nimm kein Bestechungsgeschenken, die solche Gaben selbst sehende Personen blind machen und die gerecht Sache verzehren können. 9. Behandle einen Fremden nicht schlecht, denn wisst aus eigener Erfahrung, why es ist, ein Fremder zu sein, die selbst einst Fremde in Ägypten wart. 10. 6 Jahre lang sollst du dein Land bebauen und dessen ertragen ten. 11. Im siebten Jahr jedoch sollst du das Land brach liegen lassen und es ruhen lassen, damit die Armen deines Volks davon essen können und die wilden Tiere fressen, was übrig bleibt, dies gilt auch für deinen Weinberg und Olgarten. 12. 6 Tage lang darfst du arbeiten, aber im siebten Tag sollst du ruhen, damit auch dein Rind und dein Esel sich erholen können und der Sohn deiner Sklavin soe der Fremdling ein Paus haben. 13. Beachtet sorgfältig als, was ich euch befohlen habe, und erwant niemals die Namen anderer Götter, sie sollen nicht über your Lippen kommen. 14. Dremel im Jahr sollte mir ein Fest feiern. 15. Haltet das Fest der Angesorten Brot, in dem sieben Tage lang Angesortes Brot est, ich es euch im Monat Aviv befohlen habe, die in diesem Monat aus Ägypten ausgesogen seid, niemand soll mit leeren Handen vor mir erscheinen. 16. Feiert auch das Fest der Kornente, wenn die ersten Früchte ihr Feldarbeit erntet, so das Fest der Herbstlesem Jahresend, wenn die Ertrage des Bodens einspracht hat. 17. Dremel im Jahr solen allmannlichen Personen vor dem Herrn, Jahwe, erscheinen. 18. Sollt das Blutmeins Opfers nicht zusammen mit gesortem Brot darbringen, und das Fettmeins Festopfers darf nicht bis zum nächsten Morgen aufbewahrt werden. 19. Die Bessen erstlinge deines Ackerboden sollst du in das Haus Jahwes, deines Gottes, bringen, außerdem sollst du ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter koschen. 20. ICH wird einen Engel vor euch hersenden, euch auf dem Weg zu beschützen und euch den Ort zu bringen, den ICH für euch bestimmt habe. 21. Nehmt euch vor ihm in Akt und gehorcht ihm, seid nicht widerspenstig, den Word ihr übertretungen nicht verzeihen, die mein Autorität repräsentiert. 22. Wenn jedoch seinen Worten gehorcht und als tat, was ICH befell, dann wird ICH ihr Feinde bekämpfen und diegenigen bedrängen, die euch bedrängen. 23. Mein Engel wird vor euch hersehen und euch zu den Amoriten, Hethiten, Pharisiten, Canaaniten, Heviten und Jebusiten führen, damit ich dies Volke ausrot. 24. Betet ihr Gotte nichten, dient ihnen nichten amt ihr Praktiken nicht nach, sondern zerstört ihr Gottebilder wohlstandig und zerschmettet ihr Heiligen Stein. 25. Wehret Jahweh, euren Gott, und erwerd euch reichlich Speise und Trank gewahren soe Krankheiten von euch fernhalten. 26. In eurem Land wird es kein Kinderlosen oder unfruchtbaren Frauen geben, und ich wird euch ein langes Leben bis ins Hof alter ermöglichen. 27. Ich wird einen Schrecken vor euch hersenden, der Alvolker, zu denen kommt. In verwirringstersen Word, so dass all ihr Feinde vor euch fliehen werden. 28. Ich wird Hornissen vor euch hersenden, die Hueter, Canaaniter und Hethiter vor euch vertrieben werden. 29, ICH word SIE jedoch nicht innerhalb eins Jahres vor Juk vertrieben, damit das Land nicht zur Wustwerden und die Wildentier sich nicht zu Ihrem Nachteil vermehren. 30. Stat dessen word ICH SIE almalik vor Juk vertrieben, BIS zahlreich genig side, M das Land vollständig in Besitz zu nehmen. 31. ICH word EUer Gebiet vom Schilfmeer BIS zum Philistermeer und von der Wust BIS zum Euphrat Orsteinen, ICH word die Bewohner des Lands in your hand geben und assault SIE vor Juk vertrieben. 32. Assault weder MIT ihnen noch MIT ihren Gotten einen Bund schließen. 33. SIE dürfen nicht in Ihrem Land wohnen bleiben, damit SIE Juk nicht dazu verleiten, gegen mich zu sündigen, denn die Verehrung ihrer Gotte wird Juk zum Verhängnis werden.